Herzlich willkommen zu den Wahlinterviews vom Campus Radio Kiel für die Studiwahl 2021. Ich habe jetzt hier Johanna von den Jusos. Hi. Moin, hallo. So, diese Interviews sind ja ein bisschen dazu da, dass man so einen allgemeinen Überblick bekommt, wofür denn eure Partei so steht und was so eure wichtigsten Punkte sind. Und du musst dir erstmal so vorstellen, ich bin quasi ein zu beeinflussender Wähler und möchte gerne eine Entscheidung haben. Von daher, erzähl mir doch mal was über die Jusos. Genau, wir sind die Juso Hochschulgruppe. Wir sind schon ziemlich lange an der Uni. Wir stehen für einen sozialen, gerechten Campus. Wir setzen uns für Solidarität ein unter den Studierenden. Zum Beispiel eins unserer aktuellen Projekte ist die Zusammenarbeit mit der Organisation TV Stutt. Die setzen sich für Tarifverträge ein, für studentische Beschäftigte, also vernünftige Arbeitsbedingungen, dass man die Urlaubstage mal nehmen kann, dass man nicht unbefristet beschäftigt ist. Und all sowas, das ist uns gerade ganz wichtig. Und was auch gerade so ein Kernthema von uns ist und auch so ein Herzensprojekt, ist die Zusammenarbeit mit der SPD-Landtagsfraktion. Und da wollen wir daran arbeiten, dass das BAföG verbessert wird, erneuert wird, weil sich gerade jetzt auch in Corona gezeigt hat, dass es da doch sehr viele Schwierigkeiten gibt. Was soll sich da ändern am BAföG? Zunächst mal geht es um die Beträge, die gezahlt werden sollen. Die müssen erhöht werden. Das ist jetzt schon passiert im letzten Jahr, aber unserer Meinung nach nicht genug. Und dann geht es um so ganz grundsätzliche Dinge, dass das zum Beispiel von den Eltern unabhängig gemacht werden soll, also unabhängig von deren Einkommen, dass es keine Altersgrenze mehr gibt. Also wenn ich jetzt Späteinsteiger bin, Quereinsteiger bin und zum Beispiel mit 35 nochmal anfangen möchte zu studieren, dass ich auch dann Anspruch darauf habe, gefördert zu werden. Oder jetzt auch während Corona die Zahlung der Überbrückungshilfen, das muss entbürokratisiert werden, damit den Studis endlich geholfen werden kann. Entbürokratisiert ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort, wenn es ums BAföG geht, weil ich kenne Studierende, die mehr Zeit beim BAföG-Amt verbracht haben als im eigentlichen Hörsaal wahrscheinlich. Das ist ein ambitioniertes Ziel, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird auch dauern. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen geht natürlich. Aber je früher man anfängt, desto mehr kann sich dann auch bewegen. Und wir sind da eigentlich ganz optimistisch, muss ich sagen. Natürlich wollen wir auch hier dann in Kiel vor Ort daran arbeiten. Da war es zum Beispiel jetzt so, dass im letzten Jahr im BAföG-Amt 6 Stellen überhaupt nicht besetzt waren. Und das sind ja Dinge, die man dann doch auch sehr schnell vor Ort verändern kann, dass man da eben ins Gespräch kommt, dass man die Stellen attraktiver macht und die Bezahlung auch besser macht. Okay, lass uns mal über das vergangene Jahr beziehungsweise die vergangenen anderthalb sind es ja jetzt mittlerweile fast sprechen. Das Studieren an der Uni und das Leben am Campus hat sich ja dann doch sehr verändert und es sieht ja so ein bisschen danach aus, als würden wir so langsam wieder in die Normalität zurückkommen. Glaubst du denn oder meinst du, das wird die gleiche Normalität sein, die wir im März verlassen haben oder wird es eine andere sein? Ich denke, es wird auf keinen Fall die gleiche Normalität sein. Ich denke auch, dass wir das ganz schrittweise machen müssen und nicht von heute auf morgen. Wenn wir jetzt aufs Wintersemester gucken, wollen wir natürlich alle in die Präsenzlehre zurück. Das ist aber auch was, was man einfach abwarten muss, wie sich die Zahlen entwickeln. Solange das Abstandsgebot noch gilt, können wir einfach nicht zurück in die Präsenzlehre. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir aus der digitalen Lehre doch einiges auch mitnehmen ins neue Semester und dann ins Post-Corona-Studium, wenn man so Richtung Hybridlehre denkt oder auch Vorlesungen, die dann digital stattfinden könnten. Okay, also digitale Vorlesungen oder Aufzeichnungen dann wahrscheinlich, ne? Genau, sodass es einfach flexibler wird für Studierende, jederzeit sich die Vorlesung angucken zu können, weil wir doch festgestellt haben, dass das einen sehr großen Vorteil bietet. Aber Kern soll doch immer noch die Präsenzlehre sein, ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch für das Leben auf dem Campus unverzichtbar. Das denke ich nämlich tatsächlich auch. Ihr werdet es wahrscheinlich auch gemerkt haben bei euch als Hochschulgruppe. Wir hatten es nämlich auch, dass es sehr schwer ist, neue Mitglieder zu finden in den letzten anderthalb Jahren. Meint ihr, das wird besser werden? Oder habt ihr einen Plan, wie wir da auch als Hochschulgruppe oder allgemein wieder mehr Campusleben hinkriegen könnten? Ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass die Mensa wieder offen ist. Tatsächlich haben wir festgestellt, das ist so ein Magnet, das zieht die Studis wieder auf den Campus. Und dann geht es natürlich um das ganze kulturelle Leben, dass wir mit dem Studentenwerk zusammenarbeiten, dass es wieder mehr Kulturveranstaltungen auf dem Campus gibt, wenn man jetzt an Poetry Slams denkt oder an die Theaterveranstaltungen, die es hier gibt, dass man einfach wieder mehr sich auf dem Campus auch aufhalten möchte. Mhm. Das Studierendenparlament und die gesamte Hochschulpolitik ist da ja auch ein ziemlicher Teil des Campuslebens. Jetzt haben wir über Jahre hinweg eine, naja, Wahlbeteiligung gehabt, eher so. Ich glaube, im Maximum waren es 16% mal. Ich habe hier auch schon zu Zeiten studiert, da waren wir bei 6%. Von daher, wie meinst du, könnten wir es schaffen, dass Studierende mehr Teil an Hochschulpolitik haben? Das ist tatsächlich ein Punkt, der uns natürlich auch beschäftigt, auch schon seit ich an der Uni bin und auch wenn das jetzt erst 4 Jahre sind, ja doch auch schon länger. Ich glaube, es geht auch darum, dass man sichtbar macht, was die Hochschulpolitik hier alles macht. Man muss sich das ja auch mal bewusst machen. Das Stupa ist durchaus ein Gremium, das eine gewisse Entscheidungsgewalt hat und das auch über gewisse Summen entscheidet. Und da muss vielleicht einfach die Kommunikation nach außen besser werden, dass man das mehr kommuniziert, so hier wurde jetzt gerade entschieden. Ideen wären da zum Beispiel auch, dass man das Stupa, dass man eine Art offenen Stupa-Abend macht, dass man dazu einlädt, heute ist Stupa-Sitzung, guckt euch das doch mal an. Genau, sowas. Okay. Ich würde es auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich war mal in einer Stupa-Sitzung, ist schon 2 Jahre her, und ich möchte das nie wieder machen, ehrlich gesagt. Das kann sich kein Mensch antun irgendwie. Man verliert sich da viel zu sehr in irgendwie, eigentlich nur in Verfahren, und es wird sehr wenig über tatsächliche Inhalte gesprochen, war so mein Eindruck. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, das Stupa einfach so ein bisschen zu entverfahrisieren oder entbürokratisieren? Ja, ich glaube, da fällt mir gerade ein Zitat ein, ich weiß nicht von wem, Demokratie ist anstrengend. Und dazu muss man auch einfach sagen, dass alle solche Gremien, die eben so demokratisch arbeiten, von einer gewissen Bürokratie geprägt sind und dass das aber auch gut so ist, dass es festgelegte Verfahren gibt dafür, wie Dinge funktionieren, in welcher Reihenfolge Dinge funktionieren. Und natürlich ist das für Menschen, die sonst so mit politischer Arbeit nicht viel in Berührung kommen, immer erstmal eine Hemmung, weil man sich da natürlich auch einarbeiten muss. Wie wird ein Antrag gestellt zum Beispiel? Und trotzdem glaube ich, dass das relativ wichtig ist, dass es solche Strukturen gibt. Man müsste vielleicht eher daran arbeiten, das besser verständlich zu machen für Externe. Also dass man zum Beispiel eben erklärt, so wie entsteht ein Antrag, was ist der Weg durchs Stupa, dass man da Workshops zugibt oder so. Aber an der Arbeit des Stupa an sich, an der Funktionsweise würde ich erstmal nichts ändern. Okay. Ich habe noch ein weiteres Thema, das ist nämlich auch ein zentraler Punkt in eurem Wahlprogramm, sehe ich hier bei mir auf meinen Spickzetteln. Ihr setzt euch sehr für gendergerechte Sprache an der Uni ein. Und jetzt hatte ich ja schon ein paar Wahlinterviews, unter anderem mit anderen Vertretern der Hochschulparteien hier. Und da gibt es sehr, sehr diverse Meinungen, würde ich sagen, was die gendergerechte Sprache angeht. Viele wollen halt keine Genderpflicht. Dann gibt es Leute, die sich wiederum sehr dafür einsetzen. Was ist denn jetzt so die Meinung der Jusos? Vielleicht direkt mal zu diesem Wort Genderpflicht. Ich glaube, niemand möchte eine Pflicht, also wir zumindest nicht. Wir wollen da auch keinen Zwang, wir wollen auch niemanden nötigen. Es ist so, dass wir einfach einen großen Vorteil in der inklusiven Sprache sehen, dass man eben Frauen mit anspricht, dass man andere Geschlechter mit anspricht. Und das ist ja auch, muss man ja einfach auch sagen, auch wissenschaftlich belegt, dass das einen großen Einfluss hat. Frauen bewerben sich mehr auf Stellen, die in der inklusiven Form ausgeschrieben sind, wo sie sich also mit angesprochen fühlen. Und es geht ja auch darum, Frauen mitzudenken und andere Geschlechter mitzudenken. Es geht dabei um die Bilder, die im Kopf entstehen. Und wenn ich mir immer nur einen Mann vorstelle, wenn ich jetzt sage, der Student, dann bleiben wir eben dabei, diese auf den Mann ausgerichtete Einstellung unserer Gesellschaft weiterzutragen. Und das ist eben was, was wir verändern wollen. Und ich glaube, dass da inklusive Sprache ein Mittel sein kann, ein Werkzeug sein kann, umzudenken. Aber wie gesagt, wenn das jemandem nicht passt, dann muss er oder sie das natürlich auch nicht machen. Und es gibt natürlich auch immer das Argument, dass Leute dann sagen, naja, das verlagert sich hier jetzt auch irgendwie auf Nebenschauplätze. Und gerade an diesem Gender-Sternchen hat das ja jetzt auch so ein Symbol bekommen, irgendwie die ganze Debatte. Mhm. Und da kann ich auch einfach nur sagen, gut, wenn ihr findet, es gibt Wichtigeres, dann beschäftigt euch doch damit und lasst uns in Ruhe ausprobieren und inklusiv sein. Okay, wunderbar. Ja, hier der RCDS ja zum Beispiel, die hatten ja die Plakate hier aufgehangen, die haben ja da ihre Gender-Sternchen dann noch draufgeschmiert bekommen oder so etwas zum Beispiel. Das geht natürlich nicht so, einen Wahlkampf zu betreiben, aber ihr seid da gar nicht so weit entfernt, habe ich das Gefühl, voneinander. Also ihr wollt jetzt keine Genderpflicht, beide sagt, ihr könnt gerne gendern, wenn ihr wollt. Wo ist denn jetzt dann der Unterschied zum Beispiel? Das musst du den RCDS fragen. Also wir haben den Eindruck, wir setzen uns da einfach für ein. Wir sind da im Gespräch eben zum Beispiel auch mit der Gleichstellungsbeauftragten, mit der Person für Diversitätsbeauftragung. Wir setzen das um in unserem Alltag. Und dass da jetzt Leute draus machen, wir würden das irgendwem vorschreiben wollen, das ist an der Stelle, glaube ich, nichts, was von uns ausgeht. Also von mir aus können wir uns darauf einigen. So, aber ich glaube, dass es da gewisse Offenheit von allen Seiten für geben muss. Okay, wunderbar. Ja, ich wollte das mal ein bisschen so klarstellen, weil ich versuche hier in den Interviews so ein bisschen auch zu vergleichen und dann so ein bisschen auch so eine Art Diskurs hinzukriegen, wenn wir das hier schon mit einer einzelnen Person immer machen müssen und da keine vernünftige Debatte hinkriegen. Ich sehe hier noch in eurem Wahlprogramm, das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich hier bei unterschiedlichen Hochschulgruppen sehr unterschiedlich sehe, Umwandlung von Parkplätzen in Grünflächen. und dann sehe ich wieder Hochschulgruppen, die sagen, wir brauchen mehr Parkplätze. Ja, ich glaube, so was da ja dran hängt, ist einfach ein generelles Umdenken, dass wir eine Mobilitätswende wollen. Natürlich nicht nur an der Uni, sondern überall. Mhm. Und dass wir finden, dass die Universität solche Veränderungen in der Gesellschaft, dass man eben sagt, wir gehen mehr hin zu nachhaltiger Mobilität, dass die Universität sowas widerspiegeln sollte und da eben auch Vorreiter sein muss. Und wenn man sich dann aber anguckt, dass die ganze Urthausenstraße voll geparkt ist, jetzt habe ich gerade eben gesehen, sogar während gar nicht richtig Unibetrieb ist, da fragt man sich einfach, was möchte die Universität eigentlich abbilden, wofür wollen wir eigentlich stehen? Und ich finde, außer man ist auf ein Auto angewiesen, und das muss man vielleicht auch ganz deutlich sagen, dass wir solche Menschen explizit nicht ansprechen wollen. Damit natürlich brauchen wir Parkplätze für Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Aber alle anderen, die sich genauso gut in den Bus oder in die Bahn setzen könnten, die sollten vielleicht vorher mal überlegen, ob das so notwendig ist. Und ich glaube, dass da auch weniger Parkplätze durchaus ein Anreiz sein können. Ah, okay. Es ist so eine Art Erziehungsmaßnahme, wenn ich das richtig verstehen möchte dann. Ja, könnte man sagen. Naja, letztendlich an der Urthausenstraße liegen so viele Wohnheime. Das ist der Weg, den man geht zu Fuß, wenn man vom unteren zum oberen Campus will. Und ich glaube, da profitieren auch alle von, wenn es da einfach schöner und grüner ist und da weniger Autos rumstehen. Ja gut, das mag sein. Du hast jetzt schon so ein bisschen auch öffentliche Mobilität oder so etwas angesprochen. Großes Thema war ja jetzt in den vergangenen Jahren immer das Semesterticket. Jetzt haben wir das seit 4 Semestern, glaube ich, ne? Ja, 4 Semestern. Und davon konnten wir es 3 eher so mehr schlecht als recht nutzen. Jetzt kriegen wir ja einen Preisnachlass, aber am Konzept Semesterticket, da wollen wir weiterhin festhalten, oder? Ja, am Konzept Semesterticket schon, an den Bedingungen, unter denen wir es momentan haben, nicht unbedingt. Wir haben das auch ja jetzt gesehen, eben durch Corona. Das Problem war da ja auch, was die Finanzierung betrifft, dass die Studierenden eben gefordert haben, so, wir haben das nicht benutzt, wir hätten gerne unser Geld zurück. Hm. Und NaSH dann zum Land quasi gegangen ist und gesagt hat, naja, wir müssen jetzt irgendwie Geld zahlen, das haben wir nicht. Und das Land hat das aber nicht gegeben an NaSH. Das heißt, das ist im Endeffekt dann an der Studierendenschaft hängen geblieben. Und wir als Hochschulgruppe hatten auch einen Antrag gestellt, dass das nochmal nachverhandelt werden soll, dass darüber gesprochen werden soll, weil wir finden, das geht nicht, dass wir jetzt hier quasi NaSH mitfinanzieren von unseren Studierendengebühren. Das ist aber abgelehnt worden im Studierendenparlament von allen anderen Hochschulgruppen. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, alleine können wir das nicht und wir würden uns aber freuen, wenn wir da in Zukunft dranbleiben können. Und das eben so nachverhandeln können, dass wir das zu einem fairen Preis haben, das Semesterticket. Mhm. Und dass eben auch nicht die drunter leiden, die sich das eh nicht richtig leisten können. Also das Semesterticket soll billiger werden? Das Semesterticket soll billiger werden, beziehungsweise wenn es so teuer bleibt, müssen eben die Rahmenbedingungen anders werden, dass wir eben zum Beispiel noch Fahrräder mitnehmen können oder dass man damit weiterfahren kann oder so. Das ist sehr schön. Johanna, es war mir eine Freude, dass du da warst. Das war Johanna von der Juso-Hochschulgruppe. Bis zum 16.06., also das ist nächste Woche Donnerstag, glaube ich, ne? Könnt ihr noch wählen? Das ist nächste Woche Mittwoch, nicht nächste Woche Donnerstag. 17 Uhr ist die Stichzeit tatsächlich. Das geht ganz einfach online. Macht das, das ist relativ easy, habe ich auch schon gemacht. Dankeschön.